Lesen Sie nun die drei Fragen zum Dialog in Ihrem Begleitheft in Übung 10. Hören Sie sich danach den Dialog noch einmal an. Fertig? Jetzt sind Sie dran. Sprechen Sie nach dem Signal und antworten Sie frei auf die Fragen. Danach hören Sie eine Modellantwort. Erstens, welchen Tipp gibt die Frau zum Vokabellernen mit dem Internet? Man soll sich einen Vokabeltrainer herunterladen. Zweitens, mit welchen Kurskomponenten arbeiten Online-Sprachkurse? Es gibt Chatrooms, virtuelle Klassenzimmer und persönliche Tutoren. Drittens, in welcher Form kann man den Audiotrainer von Deutsch Perfekt abonnieren? Man kann ihn als CD oder als digitale Variante abonnieren.